So, da bin ich wieder, muss ich hier mal den Knopf drücken und dann brauche ich hier noch Musik. Und am Telefon ist gleich mein Kollege Gerald Wind, er sagt, er braucht noch eben ein bisschen hin und da müsste hier Musik kommen. Da kommt er schon. Da kommt sie, da klopft er schon. So, diese Hintergrundmusik lassen wir noch ein bisschen laufen, bis wir dann übergeben können an meinen Kollegen Gerald Wind.